Zum neuen Jahr zu C106-2017 richtete der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee Neujahrskarten und Glückwunschtelegramme an die Partei und Staatschefs vieler Länder. Unter ihnen sind der Präsident der Russischen Föderation, der Präsident der Volksrepublik China, der Generalsekretär des ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, der Präsident der Mongolei, der Präsident und der Ministerpräsident der Volksrepublik Bangladesch, der Präsident der Arabischen Republik Syrien, der Emir des Staates Kuwait, der Präsident der Islamischen Republik Pakistan, der Präsident des Staates Palästina, der Präsident von Turkmenistan, der Präsident der Republik Armenien, der Präsident der Republik Aserbaidschan, der Präsident der Islamischen Republik Iran, der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam, der König von Fürstentum Monaco, die Staatspräsidentin der Republik San Marino, der Präsident der Republik Guinea, der Präsident der Republik Südafrika, der Präsident der Republik Ruanda, der Präsident der Republik Mali, der Präsident der Republik Sudan, der Präsident der Republik Sambia, der Präsident der Republik Äquatorial Guinea, der Präsident der Republik Kongo, der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, der Präsident der Republik Tunesien, der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, der Präsident der Republik Angola, der Präsident der Arabischen Republik Ägypten, der Präsident der Kooperativen Republik Guyana und der Ministerpräsident des Königreichs Thailand. Kim Jong-un schickte Neujahrskarten auch an den Chefsekretär des Rates für Internationalen Kim Il-sung-Preis und des Rates für Internationalen Kim Il-sung-Il-Preis, den gemeinsamen Vorsitzenden des Rates für Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds, den Ratsvorsitzenden des Internationalen Soziologie-Instituts und dessen Sekretariatsleiter, den Gouverneur der Primorsko-Region und den Bürgermeister der Stadt Chwarosk der Russischen Föderation.